fahr los, Rita. Ja. Gib Gas, Zweiter, wir müssen dranbleiben. Ja, ja doch. So. Das Signal wird lauter Ferne. Demnach müssen wir uns dem Buell schon nähern. Ja. Jedoch bewegt sich der grüne Punkt auf dem Display des Empfangsgeräts nicht mehr. Sieht so aus, als hätte das Fahrzeug angehalten. Vielleicht vor einer roten Ampel. Jetzt die dritte Querstraße rechts rein, Peter. Aha, verstanden. Ich verstehe nur Bahnhof. Das Signal nimmt stetig zu, aber der grüne Punkt verharrt noch immer an derselben Stelle. Stopp! Halt hier an, Zweiter. Ja? Der Sender befindet sich ganz in der Nähe. Wir fahren nicht direkt ran, damit sie den MG nicht sehen. Dort vorne ist eine Parknische. Okay. Der Buick ist nirgends zu sehen. Ja, aber der Sender muss hier sein. Das Empfangsgerät funktioniert präzise und... Der Typ ist nicht mehr hier, Leute. Wie kommst du darauf, Peter? Seht ihr das? Da vorne auf dem Boden, was? Neben dem Mülleimer? Der Karton mit den Dokumenten.